Hallo. Guten Morgen. Wie geht's? Guten Tag. Fit. Fit am Montag an diesem... Ist ein bisschen früh. Heiligen Tag. Heiligen Tag. Was feiern wir einfach? Ja, wer ist bei dir raufgefahren? Fahrt irgendwie auf. Irgendjemand fährt rauf. Okay. Irgendjemand fährt rauf, vor ein paar hundert Jahren drum haben wir heute frei. Mhm. Das ist ja so. Also, die vierte Mal hat keinen Sinn. Es gibt ja Tag cool. Der Arbeit und nachher ist frei. Ja. Ja, ist ja wurscht. Ist gleich. Star Trek Into Darkness ist angelaufen. Aber zuerst noch ganz kurz: Side Effects ist auch noch angelaufen. Irgendwann. Ja, genau. Haben wir auch noch gesehen. Arthur Rings, I really need to talk to you. Emily. Yeah. I just got your message. I'm with my wife. I went to your office, but you weren't there. So I came here and, could we just go talk? If it's an emergency, I can admit you. Steven Soderbergh, sein letzter Kinofilm. Genau, man muss es immer differenzieren. Sein letzter Kinofilm, genau. Hat ja noch eine solidarische Biopic gemacht, der auf HBO gedreht worden ist. Und das ist ja eine TV-Produktion, obwohl er dann die Premiere in Cannes hat. Aber passioniert ist ja seit 3 Jahren, oder? So, ja. Seit er 6 Filme noch gemacht hat. Genau, er macht ja noch so nach Lust und Laune, macht er noch gerne so Stripper-Dramen und so mit dem Channing Tatum. Ja, aber nachher mal erscheint nur noch Bilder. Ja, schön. Ja. Auf jeden Fall Side-Effects. Rechnet ein bisschen mit der Pharma, Zeutika, Psycho, ich weiss nicht was. Genau, also die Wörter. Immer die Medizinheimis da, oder da Bilder verschreiben und so, schlapp, die mal richtig zum Arzt schicken. Depressionen, das grosse Thema. Mit dem Marathon. Genau. Ihre Mann, der Jane Tatum, kommt zum Cast aus und sie kommt dann nicht damit klar, hat eine Depression und lässt sich dann von Monsieur Jude Law Pillen verschreiben. Genau. Früher ist sie bei der Catherine Zeta-Jones schon mal gesehen und hat auch schon Probleme gehabt. Genau. Ja. Jetzt mehr verraten ist gemein. Ist blöd. Weil, ich muss nur sagen, der Trailer verratet schon mehr. Ah ja? Ja, das ist eben gemein. Das habe ich eben nicht gesehen. Ja, das ist ein Vorteil. Ich habe ihn eben gesehen und dann ist aber die erste Stunde so, ja, also komm, wann passiert es das endlich, wo es das grosse Highlight ist im Trailer. Und dann ist ihm das gekommen und dann so, ja gut. Und ich bin ja grosser Fan. Genau, du bist Steven Soderbergh. Der letzte Film Contagion ist für dich ein 6 Sterne. Genau. Ah, ist ein guter und Film. Und Out of Sight and Traffic, das ist noch ein 6 Sterne. Die Informant finde ich auch super. Der Magic Mike steht immer noch daheim. So schaffst du den nicht. Macht das Vögel Angst vom Jenny. Ich weiß nicht, ob das so eine gemütliche, alleinige Nachmittagsunterhaltung ist. Aber ich werde mich sicher dran gehen. Und jetzt bin ich mit relativ hohen Erwartungen hier rein. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, es ist ein spezieller Film. Er wechselt immer so zwischen den Genres durch. Also optisch ist er ganz klar ein Steven Soderbergh. Und wie er gemacht ist und so. Aber einfach vom Drehbuch her ist es mir dann zu reisserisch gegen den Schluss. Also. Ja, also irgendwie es passiert ja schon recht viel in dem Film. Oder? Mit dann all den, das ist ja 4 verschiedene Hauptpersonen. Und dann, jeder ist einmal gut und dann wieder böse und dann wieder gut. Und du weißt irgendwie nicht, wo jetzt da bist bei diesen Personen. Das ist einfach interessant zum Nachverfolgen, aber ich habe es nicht besonders spannend gefunden. Also ich bin auch nicht begeistert vom Film, aber ich habe ihn noch voll okay gefunden. Ich habe mich nicht gelangweilt. Was gar nicht gut ist Frau Catherine Zeta-Jones. Ja, das hat aber dann also hauptsächlich mit... Ich habe sie die Hände verwerfen. Du. Also als sie das erste Mal kommt mit ihrer Brille da irgendwie... Einfach wie Verkleiderlis spielt sie. Ja. Theaterlet. Man muss auch sagen, es sieht recht dünn aus. Also, wenn ich mich jetzt zurück erinnere an ihren Oscar-Auftritt, wo sie in einem Tanzzelt zu Chicago, hat es recht klapsig ausgesehen. Ja, sie ist ja scheint immer in irgendwelchen Schlagzeilen, dass sie Depressionen hat. Ja. Und dass es nicht so gut geht. Aber das ist keine Entschuldigung. Also, dann müsst ihr es halt nicht casten. Ja, du, for all time's sake, oder? Ja, nein, also sie hat mich so fest genervt, das hat sie so abgezogen jedes Mal. Für Jude Law super, sympathisch. Coole Sicht, das habe ich früher noch blöd gefunden, jetzt finde ich ihn super. Ja, obwohl wir eigentlich in der ersten halben Stunde denkst du einfach erst so ein Quacksalber, oder? Ja, einfach einer Billy verschreibt ja, und sich dann nachher, und dann mit denen, er macht also Deals mit den Pharmaunternehmen, wo ihm da Billy sagt, du den Neues empfehlen, gell, und so, da bist du in der Studie dabei und da kommst du ein bisschen Geld von uns über und so, ist schon nicht ganz sauber, die Person. Aber er macht dann aber auch während dem Film wie alle Figuren eine Entwicklung durch. Einer macht aus gewissen Gründen keine Entwicklung durch, aber da gehen wir wieder ein Spoiler-Territorium. Ja. Ja. 4 Sterne. Ist okay, es war unterhaltsam, gewesen, spannend ist es nicht, aber ich kann mich jetzt nicht, kann mich nicht gelangweilen in einem 2-Stunden-Film. Ich gebe auch 4, aber ich finde es spannend. Du findest es spannend? Ja. Yeah. Gut. Ich hatte dann ein bisschen Mühe mit den Twists zum Schluss. Weil man wollte so. Ja wissen, wie es weitergeht. Und ich finde es einfach am Schluss ist es auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, es ist zu pulpy, für das es so seriös inszeniert ist irgendwie. Ja, ja, also, wenn er dreht dann recht, ja. Das ist ja wieder so ein bisschen... So ein Brian. Chloe oder ein... Ja, einfach so ein bisschen. Dress to Kill, also all die Brian De Palma-Filme aus den 70er und 80er Jahren ist dann am Schluss. Und vorher ist es wirklich seriös und wie Contagion, eigentlich so recht klinisch, aber dann so ist angesprochen so, oder bei Bildersprache. Und dann einfach der Kerz dann. Ja, der Soderbergh, man sagt ja, er kann ja alles inszenieren. Ich bin ja einer von denen, der sagt, nein, ich kann es nicht. Ich kann gewisse Sachen kann er sehr gut, ein paar Sachen tut er einfach ausprobieren und scheitern dann. Ich kann sagen, das Psychoswiller-Genre hat er nicht im Griff. Aber wenn er Dramen macht oder irgend so lockere Späße wie Ocean's Eleven, das kann er. Aber jetzt zum Beispiel der Leimi finde ich einen furchtbar langweiligen Film. Und das ist ja auch einer von seinen hochgelobten Thriller. Aber ja, verlassen wir ihn jetzt. Punkt, gehen wir ins Weltall. You think you can't make mistakes? But the choices you make could get yourself and everyone under your command killed. But I believe in you, Jim. Darkness is coming. You are a pawn, Kirk. Sir, there's a ship heading right for us. Can't even guarantee the safety of your own crew. Now, shall we begin? Chris, Zitat letzte Woche. Star Trek Into Darkness, das wird The Dark Knight von Star Trek. Richtig, genau, ja. Also meine Erwartungen sind riesig gewesen. Schon bevor ich jetzt da, man hat es wahrscheinlich letztes Mal gehört, dass ich die letzten 10, 11 Filme noch vorher durchgeschaut haben und einfach von diesen Trailern von Benedict Cumberbatch, der dann da so bedrohlich sich durch den Trailer schnurren, denke ich so, oh, da kommt jetzt der nächste Joker. Jetzt wird es richtig düster. Und eben nach einem guten Reboot, aka, wie auch bei Batman Begins, ist jetzt da Into Darkness, da der nächste Dark Knight von diesem Universum. Und ist es das? Nein. Es ist es nicht. Ich glaube, da können wir ganz kurz nur einfach grob darüber schwätzen. Nachher würde ich gerne lieber ein bisschen auf Detail eingehen. Im Grunde genommen, Star Trek 2009 hat einfach irgendwie alles gestimmt. Irgendwie. Das Casting war super gewesen. Die Chemie zwischen diesen Leuten und die Balance mit ein bisschen Humor und Spannung und Gefühl, auch die Freundschaft, Spock und Kirk. Hat gestimmt und der Bösewicht war ein schwach gewesen, aber dafür hat es coole Set-Pieces gehabt, mit dem Bohrer und, und auf dem Planet mit dem Mönsterli, das ist dann halt da was, aber das gefällt mir dann halt. Und jetzt fängt der Star Trek Into Darkness an und macht einfach irgendwie fast die gleiche Schablone durch, vom Handlungsablauf. Also bringt es jetzt nicht irgendwie weiter, sondern macht irgendwie einfach nochmal, es ist einfach, du hast gesagt, eben, wir wollen Dark Knight, aber es ist mehr nochmal das Gleiche. Ja. Einfach ohne den neuen Effekt. Genau, es ist einfach nochmal gleich. Also sie kiffelt wieder, aber alles ist so recht ermüdend. Also, ja, ist gut, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Jetzt machen wir Fürst, wir sehen etwas Neues und bringen jetzt mal da den Benedict Cumberbatch ins Spiel. Ich habe mich dann am Anfang, die ersten 10 Minuten sind ja auch ein bisschen feurig. Es geht dann einfach hauptsächlich nur darum, eben, dass der Kirk... Ja, da kommen wir dann schon. Ja, eben, das erste Setpiece auf dem Planet ist so ein bisschen so, okay, ja, hat es jetzt nicht unbedingt gebraucht und so. Doch, aber, weil es ist 3D. Ja, super. Also, ja, also ich sage es gerade, 3 Sterne, Star Trek Into Darkness. Nur so wenig, nein. Schwache, durchschnittliche Film. Nein, ich sag 4 Sterne. Oder im Sommer wird untergehen. Irgendwie. Und, ich sage 4 Sterne, hat mir gefallen. Ich bin jetzt auch nicht so eben, der grösste Fan von Star Trek, aber also als Actionfilm taugt er durchaus etwas. Also, fangen wir von vorne an. Also es fängt an auf dem Planet. Und dort ist einfach so gesehen, oh, JJ macht 3D-Filme, es muss die ganze Zeit Partikel rumfliegen, Glut und all die Trickles, die wir kennen. Die Eingeborenen werfen mit einem Speer gegen die Leute und alles, was nachher völlig über den Haufen geworden wird, nachher ist es einfach hundsgewöhnliches, langweiliges 3D-Zeug. Und da die Prime Directive wollte ich nochmal erwähnen, oder? Dass wir da nicht dürfen mit den Außerirdischen intervenieren. Mhm. Und eben die ganze Szene ist eigentlich nur dazu da, eben, dass es Streit gibt zwischen Spock und Kirk. Und Starfleet. Dass der Kirk am Kommando entlohnt wird, sozusagen. Und, aber das hat null Konsequenz, dass er dort degradiert wird. Weil eben 4 Stunden später ist schon wieder der Captain. Genau, ja. Aber dann vielleicht das Seppi so ein bisschen führig. Also, ja, ja, aber du musst ja anfangen mit einem Bang, oder? Ja, aber dann fängst du irgendwie mit einem Cumberbatch Bang an. Dass er irgendwie, ja, ich jetzt allgemein so die ersten halbe Stunde, ich habe das Gefühl, J.J. Abrams hat irgendwie den Drang gehabt, alles zu erklären müssen. Also jedes Einzelne, wie ist es zu dem Streit gekommen und wieso mögen die sich jetzt nicht mehr. Und am brutalsten finde ich es dort, wo der Anschlag in London passiert, dass er muss erklären, wieso hat der Typ das in die Luft gesprengt. Genau, er wollte alles erklären und es geht in die Füße am Anfang. Du weißt ja, was passiert dort. Von dieser Action-Sequenz wechseln wir plötzlich und da irgendwie Klaviermusik, sentimentale und der, wo das eine, das wo morgen früh aufsteht und dann so, sein Kind will heilen und sagen so, ja, die Filmrolle jetzt verwechselt worden. Dann wird es plötzlich dramatisch und dann kommt der Kirk, der wieder mit 2 Alien-Frauen im Bett aufwacht und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das sind ja Orsi und Kurtzman, in der ersten Phase habe ich das Gefühl, wir sind so in einem Michael Bay-Film. Weil es ist alles so, auch so stilisiert. Alle Frauen sind mega schön, alle Menschen sind mega schön und alle glitzern orange. Und, also, und auch der Humor ist so ein bisschen Michael Bay. So, also, ja. Ja, das ist ein bisschen Text für einen Michael Bay-Film. Genau, ja. Und dann passiert da der Anschlag und dann die erste Action-Sequenz im Film ist dann eigentlich dort, wo das Quartier angegriffen wird. Peter Weller. Super. da habe ich mich gefreut, wo der auftaucht. Da habe ich nicht gewusst, dass der auftaucht. Und dann die Action-Sequenz, wo der Pike stirbt und so. Haben wir alles schon gesehen. Ja. Dann geht es ja dann erst los, oder? Dann ist er natürlich... Ja, aber dann ist er schon lang, schon lang... Wir sind schon lange im Film. Wir sind schon lange im Film, ist schon bald Pause gesehen. Ja. Dann kommt eben der Racheakt, wo sie damit beauftragt werden, die hat Gott in die Luft zu jagen mit neuen Torpedos. Er hat sie versteckt auf Kronos, am Planet von der Klingonen. Und dann kommen Klingonen. Und dann muss ich einfach wieder sagen... Ja, einfach, dass die Fans Freude haben. Aber ja. dann bringst du sie nicht mal so, dass man Freude haben kann, sondern irgendwie... Es ist einfach so eine Checkliste. Alle haben irgendwie eine Rüstung an und einer zeigt rot sein Gesicht und... Ja, und Uhura redet ein bisschen Klingonisch, damit man kann sagen, cool, Klingonisch, das verstand ich auch. Das habe ich 3 Jahre lang gelernt mit dem Wörterbüchlein. Oh, jetzt das mit Lärmen. Ja, die Klingonen, das ist völlig unnötig. Ja, also der Planet hat gerade so leer sein. Also ich nehme an, das ist oft absehbar, dass für den dritten Teil gibt es Krieg gegen Klingonen, was jetzt ausgelöst hat, aber das hat man auch ein bisschen... Hätte man ein bisschen besser können einfädeln, ja. Stimme ich dir zu. Dann eben, dann kommt etwas, wo man langsam kennt, oder? Also sei es so Dark Knight und Avengers, der Bad Guy lässt sich fangen. Genau. Da habe ich an Loki müssen denken. Überhaupt beim Cumberbatch habe ich zuerst an Loki müssen denken, so der bleiche, schlanke, und da hinter dem Glas. Ja. Und dann Ding auch, Skyfall, und das haben wir jetzt einfach in letzter Zeit gerade zu viel gesehen. Zu viel gesehen. Aber ich finde immer noch interessant, die Interrogation-Szene, wo dann eben so gefragt wird, eben, wer bist du und wieso und was machst du im Plan? Finde ich dann auch noch cool. Jetzt vor all diesen 3 zuvor, die wir aufgezählt haben, jetzt sagt euch in Tag, ist die schwächste. Also er gibt nicht irgendwie, er gibt nicht Gas hinter dem Gitter. Also. Nein, er wartet ja eigentlich nur. Ja. Also der Cumberbatch ist einer, der wartet, der dann einfach sein Bösewicht, der John Harrison, ist jemand, der einfach wartet und dann einfach hofft, dass einfach alles so sein Plan aufgeht gegen den Schluss. Mittlerweile haben wir noch das Scotty gehabt, der irgendwie entlohnt worden ist und da in einer Bar. Zu viel Simon Pegg, nie gut. Da habe ich mir gedacht, also, ich weiß auch nicht, warum Simon Pegg in Star Trek und dann noch drin. Aber am anderen Männchen habe ich mir gedacht, also, hey, schau, jetzt ist er weg, jetzt hat der Marco sicher wieder Freude. Oder? Also, aber dann kommt jetzt nicht mehr vor. Er hat dann am Schluss recht gross, bedeutende Rolle. Und dann habe ich doch keine Freude. Ja, nun. Jetzt zum grossen Twist. Also, abstellen für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Obwohl, es ist ja so. Es ist so, ja, was hätten sie sollen sagen? Wenn du das erste Mal den Harrison gesehen hast, kommt eine mega dramatische Musik und zoomt so. Der ist immer so, als das ist so wichtig, der Böse, der ist so wichtig, der ist so böse. Dass das dann in dem Moment, wo er fragt, was ist die richtige Name, jo, ist ja, ist eigentlich klar. Ja, also, ja. Sie haben es dementiert, all die, aber ja, was hätten sie sollen machen, oder sie hätten es noch nicht können raushauen. Aber ja, der Kahn. Es ist der Kahn. Ja, der Kahn ist da mit einem Motiv, der auch ein bisschen happert. Ich finde es eigentlich okay, so ein Motiv. Aber. Das ist einfach das Gleiche wie im Wrath of the Kahn. Einfach wieder seine Leute retten, einfach dass man sind sie im Cryo-Schlaf und nicht irgendwie auf dem Planet gestrandet. Und das ist aber wieder das Hauptproblem vom Film, ist einfach, man will den Fans irgendwie Freude machen, indem man alte Seich wieder könnte, blöd gesagt. Ja. Ich meine, wieso muss der alte Spock nochmal schnell seine Grinde reinheben? Hallo? Ja, also du holst wieso dann nicht den William Shatner oder irgendwie irgendein Patrick Stewart oder irgendetwas Überraschendes, aber ja, du holst ja nicht neue Fans damit, oder die werden sich auch wieder fragen, was ist das gewesen? Und hä, wieso? Aber ja, es ist wahrscheinlich einfach vom JJ einfach noch schnell ein Liebesbrief von eben Star Trek-Universum, wo nie sein Universum war als Fanboy, sondern mehr Star Wars. Und jetzt macht er ja Star Wars und er kann das jetzt über anderem übergeben. Er hinterlässt nichts Schlechtes jetzt. Einfach nichts Brillantes. Und dann drehen sich einfach die Rollen um von Star Trek 2. Ja. Ja. Ja, aber zwischendurch gibt es ein cooles Setpiece, das ich ganz Freude hatte, wo der Khan und der Kirk aufs andere Raumschiff geschossen werden. Ah, aber das ist wieder das Gleiche wie mit dem Borg. Ja. Also, eben, die ganze Struktur ist irgendwie gleich. Ja, aber es ist cool. Es ist cool gemacht, vor allem dann eben ohne Ton. Und dann habe ich wieder Freude gehabt, du hast wahrscheinlich aufgeregt, weil Simon Pegg müssen hin und her säckeln. Ja, schnaufen und ja, es war nie Gaudi gewesen bei dir im Kinosaal. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Eben, Orsi und Kurtzman. Ja. Ich habe es lustig gefunden. Genau, und dann, wie du gesagt hast, nachher dreht sich die Rollen einfach um und es ist eigentlich so obvious, was passiert. Die Fans, die eben nicht Fans, die es eben nicht wissen, die werden wahrscheinlich denken, das ist hure mutig. Das ist jetzt hure mutig, was die jetzt gemacht haben. Aber es wäre auch mutig gewesen. Wir sind in einem alternativen Ding und ja, kann ja alles wieso passieren. Nicht? Ja. Aber das geht ja nicht, oder? Man muss ja immer den amerikanischen Zuschauer aus genau so, einem Happy End bieten. Das macht wenig genau Geld. So wie dort, wo noch gerade wo der Rang ihm weggenommen wird, es hat einfach alles irgendwie keine Konsequenz. Nein. Also, der Spock wird dann richtig böse. Das ist natürlich ein cooler Moment. Ja, aber das ist. Aber dann das Minority Report, Action-Sequenz dort auf dem Ding oben, das ist dann auch nicht. Ja, vor allem, es ist halt irgendwie. Richtig. Ja, sie kämpft nicht wirklich, der Spock haut die einfach hauptsächlich drin. Und dann gibt es wieder Schwarz und es ist fertig. Genau. Also, es ist ja nicht irgendein grosser Payoff, sondern es ist einfach. Es wird aufbauen und es ist fertig. Und dann plötzlich sind wir irgendwie später. Genau. Zwei Kirk Wochen macht die Augen wieder auf so. Und das ist ja alles genau. Gut. Und die Enterprise ist noch crashed, das haben wir. Und überhaupt, ich habe zuerst gedacht, ja, Trailer zeigt nicht so viel, aber hat jede Action-Sequenz eigentlich gezeigt. Ja. Wie sie dort durch das schmale Ding durchgehen, wie die Enterprise abstürzt, wie sie aus dem Wasser kommt, eigentlich alles. Ja. Was ich dann ein bisschen aufzwungen gefunden habe, ist, dass der Spock hätte müssen kann und sagen, es hätte überhaupt nicht reingepasst. Also, ich meine, er hat ja das Raumschiff schon recht beschädigt und so, aber letztendlich hat der Kirk selber die Entscheidung gefällt, um dort reingehen in den Reaktor. Hätte müssen rufen, Kirk, so ein dramatisch, nicht kann. Das ist halt einfach ja, wieder so Fanboy oder so. Schau mal, schau, sei jetzt wieder, wie der Schädel vorher, oder? Ist da gut, oder? Ja, das habe ich dann ein bisschen zu too much gefunden, dass er den Kahn ruft. Du merkst ja. Wir bashen recht, aber jetzt muss ich noch ein paar gute Sachen erzählen. Ich habe eben, zum Asurium habe ich Freude am Film. Es ist einiges gegangen. Ich habe den Z-Piece dort auf dem Klingonenplanet habe ich lässig gefunden. Das ist Millennium Falk gesehen dort mit dem. Ja, ja, Walnuts fit, Walnuts fit. Die Kiflereien, dann nachher eben I told you we'll fit, I'm not sure I qualified. Das habe ich lustig gefunden. Dann die ganze Sache mit dem Kahn ist jetzt einfach für mich, weißt du, so ein Bonus gewesen. So, ich weiß, von was reden da. Bevor er es gesagt hat, da bin ich schon drauf gekommen, wo er da erzählt hat von seinen Kollegen und so. Das ist so, habe ich übergeschaut und so, ist gut, ich muss begreifen. Das ist einfach so ein Zückerli für mich gewesen, wenn ich da Bräuchte habe. Plus dann eben da auch, wo es vom Schiff zu Schiff fliegt und ich habe das Simon Pegg lustig gefunden. Von dem her macht das wahrscheinlich die Differenz zwischen dir und mir, der Simon Pegg. Mm-hmm. Aber dann auch das Finale. Ich finde das ein mühsam, wenn Sachen abstürzen. Weil es ist dann sowieso, also da kannst du jeden Film nennen, sei das jetzt ein Executive Decision oder weiß nicht was Snakes on a Plane. Sobald es richtig abwärts geht, ist so die Spannung weg, weil du weißt so, ja, also der wird jetzt kaum am Boden zerschellen und kann alle sterben, das wird jetzt nicht passieren. Es ist einfach nur so ein, ja, komm, können wir jetzt langsam oben runter, oder? Da macht das ein bisschen mühsam gefunden. Aber es ist ja nicht wirklich der Schluss hier, aber danach ist dann das Bocchi noch hinterher gesäckelt und so. Ja, jetzt bin ich schon wieder am Bashen. Also, nein, aber der Schädel, wo noch, das Geräusch vom Schädel, das noch zerschellt, das ist heavy. Das ist schön gewesen, ja. Der nochmal ein Negativpunkt, Alice Eve ist furchtbar. Oh, die haben wir ja völlig vergessen. Die ist furchtbar. Wieso haben wir die vergessen? Ja, weil sie noch so Tochter, nicht was sich an Bord schleicht. Und wieso muss, eben das ist Michael Bay, wieso muss sie sich umziehen zum Beispiel, einfach, dass du den Shot im Trailer hast. Ja. Und... Genau. Du hast wahrscheinlich absichtlich, wir haben sie absichtlich vergessen, so ein Alice Eve hat nicht mehr gespielt. Nein. Ist nicht vorgekommen. Nein. Weil sie, ja. Ja, absolut fähig. Es ist nur, damit der Peter Weller irgendwie noch einen Grund könnte haben, jetzt das Schiff nicht zu zerstören, oder? Genau. Das ist eigentlich alles. Aber wie sie schlausig, die Figur so. Und sie schleicht sich an Bord und das Gott schleicht sich. Wie kann man sich überall, alle können sich irgendwie an Bord schleichen. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Also, der Bones bleibt nach wie vor cool. Das ist die perfekte Besetzung einfach. Ist einfach komisch, wenn du wieder mal Dread schaust. Weißt du, so ein bisschen das Raubein und jetzt wieder so der Zurückhaltende. So. Aber auch sonst, die Nebenfiguren gehen auch viel mehr unter, finde ich, als im ersten Teil. Im ersten Teil haben alle etwas zu tun gehabt. Ja, also jetzt vor allem eben Chekov und Sulu, die sind völliger angeschaltet worden. Obwohl er ja auch dann im Maschinenraum ist und so, aber es kommt irgendwie nie die Persönlichkeit. Und das, der Uhura-Spock-Beziehung, habe ich auch gedacht, die wird jetzt etwas weiterentwickelt. Aber nein, wir bleiben beim normalen Kiffel-Ding. Ja. Also, es ist nicht der Dark Knight vom Star Trek-Universum. Es ist aber auch kein schlechter Film, meiner Meinung nach. Er ist voll okay, er taugt etwas. Es ist ein Sommerfilm. Ja, es Punkt. Ist ein typischer Superfilm, den der Monsieur Bay hätte können machen. Aber es ist jetzt nicht das grosse Ding, wo man erwartet hat. Es ist kompetent gemacht und ich finde immer noch die Chemie zwischen Chris Pine und Zachary Quinto, finde ich, ist das Herz und... Das ist doch noch cool, das ist mein Positive. Ja. Aber ja, ich hätte jetzt doch schon etwas Frisches erwartet. Ob der JJ jetzt noch einen macht, weiss man noch nicht. Ich hoffe es nicht. Er hat gesagt, wahrscheinlich nicht. Also die Tendenz geht jetzt eher Fokus Star Wars. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie eben, es ist nicht da. Man hat schon immer eben gesagt, da ist kein Fan. Jetzt hat man sich irgendwie gemerkt, dass es da vielleicht... Ja, jetzt hat einfach vom Drehbuch her, wir können jetzt nachher die Fans gehen freuen und ja. Schade, aber wir haben schon schlechte Überpassungen gesehen.